بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ببقين mit dem Namen Allahs, des Gnaden von des Gnädigen. Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit an unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, herzlich willkommen zur ersten neuen Sitzung, in dem wir inshallah ta'ala uns über das Benehmen eines Schülers unterhalten werden. Und Grundlage für die kommenden Unterrichte wird inshallah ta'ala ein Buch sein, das vom Arabischen ins Deutsche übersetzt worden ist und einen großen Anklang gefunden hat unter den Studenten der Scharia, die auf Arabisch lernen, weil das Buch sehr anspruchsvoll ist, was seine Sprache angeht, und von der Thematik einfach unglaublich wichtig ist. Warum, werden wir inshallah ta'ala demnächst sehen. Das Buch auf Arabisch heißt Hilyatu Talib al-Ilm. Hilyatu Talib al-Ilm. Was bedeutet das auf Deutsch? Die arabischen Titel von Büchern sind öfter ein bisschen länger, sind manchmal, man könnte sagen, symbolisch. Man erkennt nicht unbedingt immer, was damit wirklich gemeint ist. Wie zum Beispiel, wenn wir ein Buch nehmen, Al-Lu'lu' wal-Marjan, fima ittafaq 'alayhi al-Shaykhan, das bedeutet so viel wie Perle und Koralle, hinsichtlich dessen, worüber die beiden Scheichs sich einig sind. Dass dahinter dann die Hadithe von Bukhari und Muslim stehen, das weiß man dann erst, wenn man es gesagt bekommt. Das geht im Arabischen sehr, sehr oft. Und in diesem Fall ist es nicht so extrem. In diesem Fall heißt das Buch Hilyatu Talib al-Ilm. Hilya ist der Schmuck. Talib al-Ilm, das ist der wortwörtlich nach Wissen Strebende. Der nach Wissen Strebende. Jetzt hört sich das im Deutschen nicht so toll an, dass man sagt, der Schmuck des nach Wissen Strebenden. Und deswegen habe ich für den Titel gewählt, das Benehmen eines Schülers. Das Benehmen eines Schülers. Und gemeint ist natürlich in erster Linie der Schüler, der nach Wissen in seiner Religion strebt. Man könnte auch sagen, der Student, aber das verbindet man so ein bisschen zu sehr mit einer Hochschule oder einer Universität, aber wir wissen, dass wir unsere Religion erlernen können und müssen. Das gilt für alle Muslime, egal ob sie an der Universität studieren oder auch nicht. Wie dem auch sei, dieses Buch Hilyatu Talib al-Ilm ist kein Buch großen Umfangs, aber es ist ein Buch großer inhaltlicher Bedeutung. Und der Autor dieses Buches ist der ehrenwerte Gelehrte Bakr Abu Zaid, rahimahullah ta'ala, Doktor, so er war auch. Auch Doktor im Gebiet der Religion. Und er ist ein Gelehrter der Neuzeit. Und er ist, rahimahullah ta'ala, hat dieses Buch im 14. Jahrhundert geschrieben. 15. Jahrhundert geschrieben, also nach der islamischen Zeitrechnung. Über den Gelehrten findet man einiges, kann man nachschlagen im Internet, aber wichtig ist für uns zu wissen, dass er ein Gelehrter von Ahl Sunna ist, was natürlich jetzt mit dem Thema des Buches direkt oder indirekt zusammenhängt. Er ist einer, der einige Jahre bei einigen berühmten Gelehrten studiert hat, wie zum Beispiel Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti, rahimahullah ta'ala, der Autor von Adwa al-Bayan, und anderen. Und gerade dieser Gelehrte Muhammad al-Amin, rahimahullah, der für sein riesiges arabisches Sprachvermögen bekannt war und andere Wissenschaften der Religion, hatte einen großen Einfluss auf ihn gehabt, sodass sogar dieses Buch, wenn man es auf Arabisch liest, es teilweise eine Erläuterung bedarf. Wie dem auch sei, uns, alhamdulillah, fällt das Ganze leichter, weil es einfach in die deutsche Sprache übersetzt worden ist. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala die Geschwister belohnen, die daran gearbeitet haben, dieses Buch in die deutsche Sprache zu übersetzen. Wir beginnen inshallah ta'ala mit dem Vorwort. Ich lese, unsere Vorgehensweise wird sein, dass ich das Buch euch vorlese und an entsprechenden Stellen kommentieren werde, falls etwas unklar ist. Und von eurer Seite hat man immer die Möglichkeit, natürlich die Sachen aufzuschreiben und dann entsprechend auch Fragen zu stellen. Der Autor, rahimahullah ta'ala, sagte, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, also wir lesen das Vorwort, mit dem Namen Allahs, des Gnadenvollen, des Gnädigen. Vielleicht noch einmal der Hinweis darauf, wir haben gesagt, wir beginnen jede Sache mit dem Namen Allahs subhanahu wa ta'ala, weil wir dadurch uns den Segen Allahs azza wa jal erhoffen. Und deswegen sagen wir Bismillah. Bi ist eine Präposition und bedeutet in diesem Zusammenhang mit. Und Ism heißt ja Name und Allah ist der Name unseres Herrn. So heißt es mit dem Namen Allahs. Was heißt mit dem Namen Allahs beginne ich zu lesen? Mit dem Allahs eröffne ich den Unterricht? Mit dem Namen Allahs beginne ich zu lesen, weil ich dadurch mir den Segen erhoffe. Und allein schon die Erwähnung des Namen Allahs ist ein Segen. Und natürlich auch ist die Erwähnung des Namen Allahs für jeden von uns eine Erinnerung, um wen es eigentlich hier geht. Egal, ob wir ein Buch über Fiqh lesen oder ein Buch über Hadith lesen oder ein Buch über das Benehmen lesen, letzten Endes geht es darum, dass wir uns Allah subhanahu wa ta'ala nähern. Alles andere wäre wertlos. Alles andere wäre wertlos und könnte uns eventuell von Allah subhanahu wa ta'ala entfernen. Der Autor sagt, rahimahullah, er sagt, Allah sei gelobt, ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad der Gesandte Allahs ist. O Allah, segne ihn und schenke ihm Heil und ebenso seiner Familie, seinen Gefährten und wer durch ihn recht geleitet wird. Das gehört übrigens zu den Merkmalen der Ahle Sunnah wal Jama'ah, dass sie den Segensgruß nicht nur über den Propheten sallallahu alaihi wasallam sprechen, sondern über seine gesamte Familie. Denn die Familie des Propheten sallallahu alaihi wasallam, gemeint ist natürlich die Gläubigen unter ihnen, nehmen bei uns eine besondere Stellung ein. Warum nehmen sie eine besondere Stellung ein? Weil es gehört zur Natur des Menschen, dass er nicht nur diejenigen liebt, die Allah subhanahu wa ta'ala nahestehen, und das in dem Fall der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sondern auch, dass man automatisch das gerne mag, was auch derjenige mag, den man gerne hat. Ja? Wenn du jemanden magst, wenn du jemanden liebst, dann magst du auch automatisch das, was er mag und empfindest keine Abneigung für die Sachen, die er liebt. Und umgekehrt, wenn ihm etwas missfällt, dann missfällt es dir ebenfalls. Ja? Und deswegen gehört es zur Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir das lieben, was Allah liebt und das verabscheuen, was Allah verabscheut. Und in Bezug auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam ist das natürlich genauso. Warum? Ja, weil er ja der Entsandte Gottes ist, sallallahu alaihi wasallam. Wir lieben ihn nicht deswegen, weil er von Quraysh ist oder weil er ein Araber ist oder weil er eine weiße Hautfarbe hatte, sondern weil er eben der von Allah subhanahu wa ta'ala Gesandte ist, dem Allah Wahi eingegeben hat. Und so gehören zu seiner Familie alle aufrichtigen Gläubigen und natürlich besonders seine Kinder, alayhi salatu wassalam, und auch seine Ehefrauen, radiallahu ta'ala, anhunna ajma'in, und auch seine Cousins, wie Abdullah ibn Abbas, und auch seine Onkels, wie zum Beispiel Hamza und andere, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen allen zufrieden sein. Und wenn wir den Begriff noch etwas sogar erweitern möchten, dann gehört auch zu seiner Familie, ich meine, keiner würde leugnen, dass wenn er geheiratet hat, dass irgendwie die Familie der Ehefrau auch zur eigenen Familie gehört. Und wenn wir uns mal anschauen jetzt, zum Beispiel Abu Bakr und Umar radiallahu ta'ala anhuma, sie beide sind ja Schwiegervater, beide sind jeweils Schwiegervater des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, richtig? Und wenn wir uns Ali und Und Uthman radiallahu anhum, und sie beide sind Schwiegersöhne des Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Wie dem auch sei, wir lieben sie, aber wir weder übertreiben wir noch untertreiben wir in unserer Liebe zu ihnen. Möge Allah mit ihnen zufrieden sein. Ebenso seinen Gefährten, denn Allah subhanahu wa ta'ala hat für sie Lobens oder lobende Worte ausgesprochen im Koran al-Karim, und auch hat er für die ersten Ausgewanderten unter den Muhajirin und auch für die Ansar und die ihnen gefolgt sind, wurde das Paradies versprochen, und viele von ihnen wurden sogar namentlich genannt. Möge Allah mit ihnen allen zufrieden sein. Und wer durch ihn sallallahu alaihi wa sallam recht geleitet wird, Alhamdulillah, darunter fallen wir alle. Darunter fallen wir alle, denn jeder von uns hat die Rechtleitung letztendlich gefunden durch unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, denn er hat uns den Weg geleitet. Der Autor sagt, rahimahullah, ich schreibe die Hauptzüge dieser gesegneten Ethik im Jahr 1408. Das ist, entspricht dem Jahr 1986 ungefähr, plus minus ein Jahr. Ich schreibe die Hauptzüge dieser Ethik im Jahr 1408 nach Hijra nieder, während die Muslime, Allah sei gelobt, eine Wissensrenaissance erleben, die Anlass zur Freude ist und auf Gutes hoffen lässt. Ja, die Wissensrenaissance, die in dem Land stattgefunden hat, in der der Autor rahimahullah ta'ala gelebt hat. Das war in etwa, sagt man, 70er, 80er Jahre, wo Leute, alhamdulillah, viele wieder zur Religion Allah subhanahu wa ta'ala zurückgefunden haben. Nicht zuletzt durch eben die Gelehrten rahimahullah ta'ala, die ihren Anteil dazu beigetragen haben. Während diese Renaissance reift, erweckt sie in den Herzen der Jugend der Umma ein Bewusstsein für den Ruhm des Islam und belebt sie mit neuer Energie. Die Umma, wenn wir von der Umma sprechen, dann meinen wir damit die muslimische Glaubensgemeinschaft. Die muslimische Glaubensgemeinschaft, die sich nicht an einem Ort befindet, sondern es verbindet uns mit all unseren Geschwistern auf der Welt ein Gott, ein Prophet, eine Religion, einen Koran, und das ist eine Bindung, derengleichen es nirgendwo gibt. Das ist die stärkste Bindung, die man sich überhaupt vorstellen kann. Deswegen sagte Allah subhanahu wa ta'ala auch im Koran al-Karim, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Das heißt, haltet allesamt am Strang Allahs und am Seil Allahs fest und spaltet euch nicht. Und der Strang oder das Seil Allahs ist der Koran al-Karim. Es gibt keine Gemeinschaft der Welt, die so etwas hat, was sie vereint, wie die muslimische Gemeinschaft. Das gibt es nicht. Egal, ob du eine andere Religion betrachtest oder ob du eine andere Ideologie betrachtest, egal welche, sie hat natürlich vereint sie immer irgendetwas miteinander. Jede Nation, jede Umma, jede Gemeinschaft wird durch irgendetwas vereint, charakterisiert. Deswegen bilden sie eine Gemeinschaft. Aber das meiste ist, steht auf sehr wackeligen Beinen. Und das meiste ist so bröckelig wie Knäckebrot und zerfällt sehr, sehr leicht, ja, durch den leisesten Hauch. Aber die Werte, wodurch auf denen die Muslime fußen, wodurch sie sich zusammenfinden, das sind die stärksten Werte und die stabilsten Werte, die sich, und das muss man sich bewusst machen, seit 1400 Jahren gewährt haben. Ja, seit 1400 Jahren gewährt haben. Es gibt keine andere Ethik und keine andere kein anderes Glaubensbuch und keine andere Ideologie oder wie auch immer man nennen mag, das sich über 14 Jahrhunderte stabil bewährt hat. Und das ist Beweis genug, dass diese Religion nicht nur von Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt worden ist, sondern dass sie auch von Allah beschützt wird. Denn jeder andere vergeht, außer die von Allah subhanahu wa ta'ala. Dann sagt der Autor, denn wir sehen aufeinander folgende Scharen von jungen Leuten, die danach streben, sich mit Wissen zu umgeben, es tragen, es ehren und davon schöpfen. Ja, das Wissen, sich mit dem Wissen zu umgeben, bedeutet letztendlich unter anderem, dass man Kontakt pflegt mit den Menschen, die einem dieses Wissen vermitteln, Kontakt pflegt mit den Büchern, die dieses Wissen beinhalten. Sich das Wissen zu tragen bedeutet, dass sich das Wissen sich zu merken, denn auf Arabisch sagt man al-ilmu, das Wissen, fis-sudur, la fis-sutur. Al-ilmu fi, das Wissen befindet sich in as-sudur. As-sudur ist der Plural von sadr und sadr ist die Brust. Das heißt, das Wissen befindet sich in den Brüsten, gemeint ist in den Herzen. Ja, la nicht, fis-sutur in den Zeilen, in den Zeilen. Wissen befindet sich in den Brüsten, nicht in den Zeilen. Damit will man sagen, wenn du 5 Tonnen Bücher mit dir rumschleppst, macht das aus dich noch keinen Gelehrten. Oder heutzutage vielleicht ein Smartphone mit Tausenden von Büchern drin oder wie auch immer diese Geräte heißen mögen. Das macht aus dich keinen Gelehrten. Ein Gelehrten macht es aus dich, wenn dieses Wissen von den Zeilen transportiert wird, in deinen Kopf oder in dein Herz oder wo auch immer du es transportieren möchtest. Und dann gehört noch dazu, dass man auch irgendwie danach handelt natürlich. Ja? Aber letztendlich ist das Entscheidende. Wissen ist nicht in den... Und deswegen, wenn man Wissen haben will, führt kein Weg daran vorbei am Auswendiglernen. Ja? Am Auswendiglernen und dem Verstehen, da führt kein Weg daran vorbei. Das Wissen zu ehren, worauf der Autor hingewiesen hat, ja, das ist ein Thema für sich, aber das Wissen zu ehren, da kann man einiges dazu sagen. Und dazu gehört unter anderem auch, dass man das Wissen nur ausgewählten Menschen weitergibt. Und dass man nicht jeden Hinz und Kunz als Schüler aufnimmt, dass nicht jeder Gelehrte jeden Menschen einfach aufnimmt, der dahin gedackelt kommt und etwas lernen möchte. Denn wie viele Menschen gibt es, die durch sie das Wissen an Wert verloren hat? Ja? Und wie viele Menschen gibt es umgekehrt, durch die das Wissen an Wert gewonnen hat unter den Menschen? Ja? Das heißt, wenn du das Wissen ehrst, dann sehen die Leute, Masha'Allah, guck mal, was das Wissen aus diesen Menschen gemacht hat. Aber wenn du mit deinem Wissen, wenn du Wissen in dir trägst, dich aber immer mit schwachsinnigen Menschen aufhältst, auf Arabisch zu faha, Leute, die freveln, Leute, die üble Nachrede begehen, Leute, die treiben, Leute, die sich unanständig benehmen, dann automatisch degradierst du das Wissen, das in dir steckt. Logischerweise. Insofern gehört das, und Allah subhanahu wa ta'ala sagte auch zu seinen Propheten, mu'a'rid 'anil jahilin. Das heißt, wende dich von den unwissenden Menschen ab. Gemeint sind diejenigen Menschen, die nicht, gemeint ist hier nicht mit unwissend, die gerne lernen möchten, sondern bei denen eben das eher genau das Gegenteil ist. Es gibt Menschen, die nicht wissen, die aber lernen wollen, aber es gibt Menschen, die nicht wissen und auch gar nicht danach streben. Und deswegen haben manche auch Gelehrte ihren Schülern gesagt, nachdem sie ihnen etwas beigebracht haben, haben sie ihnen gesagt, ich empfehle dir eindringlich, dass du dieses Wissen jedem Menschen weitergibst, den du dafür geeignet siehst. Ja? Es gibt Wissen, es gibt Personen, wenn man ihnen Wissen weitergibt, dadurch entweiht man das Wissen. Wie zum Beispiel, es gibt Menschen, die in der Religion Fragen stellen, wenn du ihnen aber die Antwort zu präzise gibst, mit anderen Worten ihnen Sachen sagst, Beweise nennst, kann es passieren, dass du ihnen die Möglichkeit gibst, die Beweise zu verwerfen, Gott bewahre. Und bei solchen Menschen ist es manchmal besser, wenn man ihnen keine Beweise nennt. Ja? Das heißt also, du sollst nicht Grund dafür sein, dass ein anderer, Gott bewahre, unanständig mit den Beweisen umgeht. Und deswegen ist manches Geheimhalten vor bestimmten Personen besser für dich und besser auch für den anderen. Insofern ist das Wissen für den einen nützlich und das gleiche Wissen kann für den anderen schädlich sein. Ja, denk einfach mal daran, wenn du zum Beispiel gelernt hast, wie man eine bestimmte Sache in seinem Gebet, seinem Salah oder irgendwas anderes verrichtet und dann sagt man dir irgendwann mal, zum Beispiel hast du den Islam angenommen oder zum Islam zurückgefunden und dann hast du angefangen, deine Religion zu praktizieren, du hast gesehen, wie die Leute ihre Gebete verrichtet haben. Und sie nach dem Adhan berichten sie ein Sunna-Gebet und dann ein Fard-Gebet und dann wieder ein Sunna-Gebet. Und irgendwann einmal fragst du nach diesen ganzen Gebeten und dann sagt man dir, ja, diese Gebete, das eine ist eine Sunna, freiwillig, und das andere ist eine Pflicht. Der eine versteht dann darunter, dass er die freiwilligen Gebete weglassen kann und lässt sie dann weg, richtig? Und der andere versteht darunter, dass da es freiwillige Gebete sind, bedeutet, dass man darf mehr machen als nur die Pflichtgebete und er fängt an, noch mehr freiwillige Gebete zu erforschen und noch mehr freiwillige Gebete zu verrichten. Ja? Und dem einen hat das Wissen genutzt und dem anderen hat das Wissen geschadet, Gott bewahr. Ja? Insofern ist Wissen, wie sagt man, ja, wie eine Medaille mit zwei Seiten. Kann nützlich sein, kann aber schädlich sein, je nachdem, was du damit anfängst. Und deswegen ist es ganz wichtig, und das wird ja auch eines der ersten Kapitel sein, dass wir uns die Frage stellen, was wollen wir mit dem Wissen? Diese Frage müssen wir uns ernsthaft stellen. Warum lernen wir etwas? Was wollen wir damit erreichen? Und die Antwort lautet, sollte sein und muss sein, ich möchte etwas lernen, um danach zu handeln. Das ist mein Ziel. Egal, was ich aufnehme an Informationen, ich versuche sofort danach zu handeln. Ohne jetzt auf Details zu sehr einzugehen. Das gehört unter anderem zum Ehren des Wissens, wenn du etwas gelernt hast. Und wenn wir vom Ehren des Wissens sprechen, dann natürlich auch Ehren der Träger des Wissens. Und dazu gehören die Menschen, egal ob sie noch leben oder bereits schon gestorben sind. Und dazu gehört auch ganz wichtig die Bücher der Gelehrten, dass man diese Bücher nicht verunglimpft. Und da gibt es auch Beispiele dafür. Mal sehen, inwiefern wir darauf eingehen, aber ich möchte darauf hinweisen. Also, wie kann man erstmal die Gelehrten ehren? Natürlich, indem man ihnen das zukommen lässt, das entgegenbringt an Anstand, was Allah subhanahu wa ta'ala, sein Gesandter von einem erfordern. Dass man über sie Gutes spricht, dass man sie nicht über sie schlecht spricht, dass man ihnen verzeiht, dass man ihnen beim Verbreiten des Wissens hilft, dass man und so weiter und so fort, gibt es einiges, und dass man über die Toten von ihnen nicht schlecht spricht und dass man für sie um Verzeihung bittet und so weiter und so fort. Wie kann man die Bücher der Gelehrten ehren, indem man sie verbreitet unter den Menschen? Indem man sie anderen Menschen verschenkt, indem man sie unterrichtet und so weiter und so fort. Wie kann man sie entweihen? Ja, es gibt auch Spezialisten, die dazu imstande sind, indem sie ein Buch nehmen von Gelehrten von früher und unter dem Deckmantel des Tahqiq, hat verschiedene Bedeutungen, unter anderem, wenn es um Bücher und Manuskripte geht, geht es darum, dass man eine Version des Buches anhand der vorhandenen Manuskripte erstellt, das möglichst dem Original entspricht. Was der Autor also, rahimahullahu ta'ala, letztendlich geschrieben hat. Und diese Art und Weise, diese Art, dieser Tahqiq, wenn er aber letztendlich dazu, wie ich gesagt habe, unter dem Deckmantel des Tahqiq, manche Leute machen das und dann bringen sie Bücher heraus und schreiben unten Kommentare hin, die nichts anderes sind als eine Schmähkritik des Autors im Namen natürlich der Korrektur, im Namen der Besserung und so weiter und so fort. Und da ist natürlich gefährlich, dass man da den richtigen, ja, dass man da die Waage hält, dass man auf Fehler hinweist, allerdings mit Anstand, so dass man den Respekt nicht vor dem Autor verliert und nicht dem Leser das Gefühl gibt, ich bin derjenige, der dir sagt, was richtig ist und was falsch ist. Ich weiß es besser als der Autor selbst. Und so weiter und so fort. Das heißt, hier muss man aufpassen. Dann sagt, und davon schöpfen. Das heißt, er sagt, dass man von diesem Wissen schöpft. Natürlich, Allah subhanahu wa ta'ala, das ist ein Geschenk Gottes, dass du von einer Aya, zum Beispiel im Koran Karim, die jeder von uns liest, jeder von uns kann den Koran aufschlagen, aber der eine versteht aus der Aya nichts, der andere wenig, der andere mehr und der andere viel. Und deswegen diese Futuhat, wie man sagt, Eröffnungen oder Öffnungen Allah subhanahu wa ta'ala, der Tore zum Wissen, das sind Geschenke Gottes. Dafür gibt es Gründe, dafür gibt es Ursachen, wie man dazu gelangt. Allerdings, letztendlich ist es ein Geschenk Allah subhanahu wa ta'ala, wenn Allah dir dafür die Türe öffnet. Dann sagt der Autor rahimahullah ta'ala über diese Menschen, die angefangen haben, immer mehr nach Wissen zu streben, möge Allah uns dazu gehören lassen. Letztendlich, lass uns nicht träumen und sagen, in welcher Welt hat er gelebt, sondern wir wollen diese Welt auch erleben, indem wir selbst diese Menschen darstellen. Sie verfügen über Ehrgeiz, einen weiten Wissenshorizont, erstaunliche Kenntnisse und Vertiefung in Detailfragen. Der Talib Ilm, der schaut nicht nur nach offensichtlichen Informationen. Der Talib Ilm möchte wissen, was in Anführungsstrichen zwischen den Zeilen steht. Der Talib Ilm möchte wissen, was sind die Weisheiten der islamischen Gesetzgebung. Der Talib Ilm möchte Sachen bis ins kleinste Detail hinein wissen. Er gibt sich nicht zufrieden mit allgemeinen Fragen, mit allgemeinen Antworten, sondern möchte mehr wissen als jeder andere Muslim weiß. Warum? Weil er dadurch sein Iman stärkt und weil er dadurch anderen Muslimen gegenüber nützlich ist. Deswegen können die Muslime auf die Unterstützung Allahs hoffen. Das hier sehen wir, dass der Autor will dir sagen, die Stütze Allahs, die Unterstützung Allahs, die kommt, wenn wir uns unserer Religion widmen. Denn Allah sagte, in tansurullaha yansurkum. Wenn ihr Allah hilft, hilft er euch. Und es ist nicht umgekehrt, oh Allah, hilf uns, und dann helfen wir dir. Richtig? Sondern, wenn wir Allah helfen, das heißt, seine Religion umsetzen, seine Religion in uns und mit unseren Mitmenschen umherum umsetzen, die Tat umsetzen, dann hilft uns Allah subhanahu wa ta'ala und festigt uns. Und gelobt sei der, der Herzen leben und sterben lässt. Die Herzen leben und sterben lässt. Allah subhanahu wa ta'ala, natürlich ist damit natürlich das Gedenken Allah subhanahu wa ta'ala gemeint. Der eine Mensch, sein Herz lebt, weil er Dhikr macht. Dhikr macht wodurch? Entweder durch die Zunge, aber in erster Linie durch sein Herz. In erster Linie durch sein Herz. Und natürlich auch durch die Handlung. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte in einem Hadith, der sich befindet bei Bukhari und bei Muslim, und der folgende Wortlaut ist der von Imam Muslim, er sagte, مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِي يُذْكَرُ اللَّهُ فِيهِ وَالْبَيْتِ الَّذِي لَا يُذْكَرُ اللَّهُ فِيهِ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ. Er sagt, sallallahu alaihi wasallam, das Gleichnis eines Hauses, in dem Allahs gedacht wird, und das Haus, in dem Allahs nicht gedacht wird, ist so wie der Unterschied zwischen einem Lebendigen und einem Toten. Und in Sahih Bukhari befindet sich der Hadith allerdings ohne dem Wort Haus. Dort heißt es dann, مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ اللَّهِ. Das heißt, derjenige, der Allahs gedenkt und derjenige, der Allahs nicht gedenkt, ist gleich wie einem Toten und einem Lebendigen oder umgekehrt. Der Autor sagt, rahimahullah, dieser gesegnete Samen benötigt jedoch auf all seinen Wegen Bewässerung und Pflege. Also, das sollten wir uns auch ein bisschen verinnerlichen. Wenn wir sehen, dass etwas gesät wird, dass etwas Gutes im Kommen ist. Ob du das jetzt auf dich selbst beziehst, dass du siehst, Alhamdulillah, du hast dich in deiner Religion weiterentwickelt. Oder du siehst es bei anderen Menschen, sie haben sich in ihrer Religion weiterentwickelt. Dann brauchen wir jetzt zwei Angelegenheiten. Nummer eins, die Bewässerung, und Nummer zwei, die Pflege. Was ist damit gemeint? Naja, Nummer eins, die Pflege dessen, was schon an Gutem vorhanden ist. Was bringt es denn uns, uns vorwärts zu bewegen und das, was wir an Gutem aufgebaut haben, zu zerstören? Insofern pflegen wir das Gute, das sich bereits in uns befindet, an Iman, an guten Taten. Wenn wir das am Gebet festmachen möchten, wir wollen so 5 Gebete verrichten, dann lernen wir weiter zu beten, dann lernen wir ein nächstes Gebet, freiwilliges Gebet und so weiter und so fort. Dadurch, das soll ja nicht auf Kosten der Pflichten sein, die wir schon vorher machen, logischerweise. Insofern pflegen wir genau das gleiche Benehmen. Wir haben gute Charaktereigenschaften. Wir haben gutes Benehmen, gute Adab. Und wir wollen noch etwas dazu lernen. Dadurch wollen wir nicht das Alte zerstören und vernachlässigen, ja, sondern wir wollen weiterhin das Gute bewahren, pflegen, wie der Autor gesagt hat, zum Erhalt. Und die Bewässerung, damit das Ganze noch mehr gedeiht, damit das Ganze noch mehr Früchte trägt, damit das Ganze sich vorwärts bewegt, ja. Und die Bewässerung könnte man sich in diesem Zusammenhang, da wir über das Benehmen eines Schülers reden, indem man noch mehr Informationen bekommt, und die Pflege, indem man diese Informationen bewahrt, indem man sie aufschreibt, indem man sie aufnimmt, indem man sie sich merkt und so weiter und so fort, welche auch Möglichkeiten auch immer es da gibt. Es muss gewährleistet werden, sagt er, dass Hindernisse beseitigt werden, die sowohl beim Lernen als auch in der Umsetzung des Wissens auftauchen können, wie die Schwankungen hinsichtlich der Ideologie, des Glaubens, der Aqida, des Verhaltens, der Konfession und der politischen Richtung. Man wird sehen, dass man im Laufe seines Werdeganges als Talib Ilm natürlich verschiedenen Sachen ausgesetzt wird, verschiedenen Richtungen ausgesetzt wird, egal welche, ob das jetzt religiöse Richtungen sind oder politische Richtungen sind oder wie auch immer, man wird immer verschiedenen Sachen ausgesetzt. Und der Talib Ilm, damit er nicht schwankt und hier einmal nach links und einmal nach rechts und dann ist er durcheinander und weiß nicht mehr, wo oben und unten ist, ja, gilt es für ihn, diese Probleme aus dem Weg zu schaffen, damit der Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala klar bleibt und deutlich bleibt. Und hier ist es ganz, ganz, ganz, ganz wichtig, dass man versteht, dass es in der Religion Fundamente gibt. Es gibt in der Religion Basiselemente, die so deutlich sind wie die Sonne am helllichten Tag, wenn es keine Wolken am Himmel gibt. Es gibt Dinge, die sind ganz klar. Da gibt es keine Diskussion darüber. Und die, an denen hält man in erster Linie fest. Ja? Und darüber hinaus gibt es Dinge, die einen wissen es, die anderen wissen es vielleicht nicht. Ich gebe Ihnen hiermit eine Schrift an die Hand über die falsche, unaufrichtige Suche nach Wissen, die diejenigen bloßstellt, die sich unter die Lernenden mischen, aus Furcht, dass sie sie vom Weg abbringen, sie um ihr Anliegen bringen, ihren Fortschritt beim Studium durcheinander bringen und sie zerstreuen könnten, ohne dass sie es merken. Jawohl, es gibt unter den Menschen, die dem äußerlichen Anschein nach Wissen streben, inshallah unter uns nicht, aber es gibt Menschen, die sich unter anderen Menschen mischen, und das sieht nach außen hin so aus, als würden alle das gleiche Ziel anpeilen. Alle wollen offensichtlich ihre Religion lernen. Aber die Herzen, die kennt nur Allah subhanahu wa ta'ala. Aber Gott sei Dank äußert sich die Absicht in der Tat und in den Aussagen. Ja? Das heißt, der Glaube ist oder die Absicht ist zwar, die Absicht ist zwar eine Sache deines Herzens, das ist richtig, aber ich sehe, was du mit deiner Absicht machst. Ich sehe anhand deiner Taten, deiner Aussagen, was du eigentlich willst. Und viele sagen dann, ja, ich bin mir aber das gar nicht bewusst, ich habe das nicht absichtlich gemacht. Das ist die Absicht ist zwischen dir und Allah subhanahu wa ta'ala. Das geht uns wenig an. Interessant ist für uns, was machst du mit diesem Wissen? Wenn du also sagst, wenn du also lernst und wir sehen, dass du dieses Wissen benutzt, um dich über andere Menschen hinwegzusetzen, über andere Menschen schlecht zu reden, zu sagen, ich weiß das, guck mal, der, ich muss schon seit so vielen Jahren und weiß das immer noch nicht. Das heißt, wenn dieses Wissen das aus dich macht, dann sagen wir, du hast das Wissen gelernt, um überheblich zu sein. Ja? Ob du das wolltest oder nicht wolltest, spielt gar keine Rolle. Also für mich nicht. Für mich als Betrachter spielt das keine Rolle. Ja? Weil du hast das Wissen benutzt, Gott bewahre, um dich über die Geschöpfe Allahs unrechtmäßig zu erhöhen. Dabei sollte dieses Wissen dich erniedrigen vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und das hast du aber falsch angewandt. Das wäre eine fatale Angelegenheit. Dann gibt es natürlich auch Leute, die sich unter die Schüler mischen, die einem vom Weg abbringen. Der Schüler ist auf dem Weg, Gutes zu lernen. Und dann lernt er jemanden kennen, der ihn keine Stütze ist, auf dem Weg zum Unterrichten, keine Stütze ist auf dem Weg zum Bewahren des Wissens, keine Stütze auf dem Weg zum tieferen Erforschen des Wissens. Er ist keine Stütze für ihn, sondern er ist für ihn ein Ablenker. Er lenkt ihn ab, durch welche Dinge auch immer. Er lenkt ihn ab und erinnert ihn niemals an die, wir reden vom Wissen, weil das das Thema ist, ansonsten könnte es auch sein, dass er dich ablenkt von der Moschee, ablenkt von der Religion, ablenkt vom Gebet, das alles kann sein. Aber wir sagen jetzt in erster Linie, guck um dich herum, wer unterstützt dich dabei, deine Religion zu lernen, frag dich ab, wiederholt mit dir und so weiter und so fort. Und wer ist derjenige, der eben das nicht macht oder vielleicht sogar das Gegenteil macht. Das sind Leute, die sich unter die Geschwister mischen und die einen letztendlich davon abbringen und oft merkt man das gar nicht. Der Autor sagt, rahimahullah ta'ala, und heute steht dein Bruder an deiner Seite und nimmt dich an die Hand. Er meint natürlich sich selbst, das ist eine Art Unterwürfigkeit. Ansonsten könnte er auch sagen, hier steht dein Gelehrter an deiner Seite und nimmt dich an die Hand. Nur, was ist denn wertvoller? Die Stufe des, was verbindet uns denn mehr? Was ist denn bei uns wertvoller? Die Verbindung Lehrer und Schüler oder die Verbindung Glaubensbrüder? Ja? Und zweifellos ist die Geschwisterlichkeit im Glauben das Wesentliche. Und das andere, natürlich erhöht das die einen über die anderen, aber nicht in dem Maße, wie das eine uns bei Allah subhanahu wa ta'ala vor seinem Zorn rettet. Und ich stelle dir diese Schrift zur Verfügung, die dir die Eigenschaften deiner Moral erklärt. Hier setze ich die Spitze des Stiftes auf das Papier. So lies, was ich dir hier aufschreibe, möge Allah dich zur Augenweide werden lassen. Augenweide werden lassen, also dich zu einem erfreulichen Anblick machen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala jeden von uns zu einem Menschen machen, den, wenn man ihn sieht, erinnert er einen an den Islam. Wenn man ihn sieht, erinnert er einen an das gute Benehmen. Ja, kennt ihr Brüder? Wenn man sieht, sagt, MashaAllah, der ist bekannt für sein gutes Benehmen. MashaAllah, der ist bekannt für seinen starken Iman, seinen standhaften Iman. MashaAllah, der ist bekannt für seine Großzügigkeit. Ja. Und das Gegenteil könnt ihr euch nicht immer selbst denken. Ja, aber möge Allah uns zu solchen Menschen machen, die, wenn man uns sieht, erinnert uns an den Islam. Und nicht eben an irgendetwas anderes, was uns im Diesseits und im Jenseits auch nicht weiterbringt. Der Autor sagt, rahimahullah, aus der islamischen Gesetzgebung geht deutlich hervor, dass das Streben nach guter Moral, einem edlen Charakter, Rechtleitung und rechtschaffenem Auftreten eine besondere Eigenschaft der Muslime ist. Warum? Naja, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns das klar und deutlich gemacht hat und das auch Teil der Religion ist. Religion ist nicht nur das, was man glaubt und sagt, erledigt. So diese Aussage, lass mal die Kirche im Dorf, das gibt's bei uns nicht. Ja, erstens, weil wir keine Kirchen haben, nur Moscheen, aber zweitens, weil eben der Charakter und das Benehmen, und wenn wir vom Charakter und Benehmen reden, damit meinen wir in erster Linie das Benehmen Allah gegenüber. Richtig? Also allgemein, wenn wir darüber reden, das Benehmen Allah gegenüber. Und das Benehmen Allah gegenüber ist, dass du ihn allein anbetest und ihm nichts beigesetzt. Das ist das gewaltigste Benehmen überhaupt. Jeder Muslim hat ein gewisses Maß an Benehmen schon an sich. Dadurch, dass er eben Muslim schon ist. Ja? Aber wir reden natürlich jetzt speziell hier über das Streben nach Wissen. Warum ist das eine besondere Eigenschaft hier der Muslime, die gute Moral und so weiter? Weil eben der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, in einem Hadith von Abu Dawud überliefert in seinem Sunan-Werk, und Sheikh Al-Albani rahimahullah sagte erst sahih, er sagte, innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajat as-sa'imi al-qa'im. Der Gläubige erreicht durch seinen guten Charakter die Stufe des Fastenden im Gebet Stehenden. Des Fastenden, gemeint ist der im tagsüber fast, logischerweise. Und des im Gebet Stehenden, gemeint ist derjenige, der im Nachtgebet steht. Dann sagt der Rahimahullah, das Wissen, die edelste Perle in der Krone des reinen islamischen Rechtes, erlangt nur jener, der dessen Anstand folgt und dessen Tadenswertes lässt. Noch einmal, das Wissen erlangt nur jener, der des Wissens Anstand folgt und dessen Tadenswertes lässt. Mit anderen Worten, das Wissen ist ja unser Ziel jetzt. Aber das Benehmen ist der Weg, der uns zu diesem Ziel führt. Und umgekehrt, ein schlechtes Benehmen hindert dich am Wissen über Allah und sein Gesandt. Wie? Das werden wir sehen, inshallah ta'ala. Gutes Benehmen führt dich zu Allah und zum Wissen über Allah azza wa jalla. Schlechtes Benehmen ist Grund dafür, dass Allah dir einiges von dem, was du hättest erlangen können, verwehrt. Deswegen widmeten die Gelehrten der guten Moral besondere Forschung und Aufmerksamkeit, indem sie zu diesem Thema besondere Werke verfassten, entweder im Allgemeinen bezogen auf alle Wissenschaften oder im Speziellen, wie zum Beispiel bezogen auf die Moral derjenigen, die den edlen Koran auswendig lernen können, die Moral von Hadith-Überlieferern, die Moral des Mufti, die Moral des Richters, die Moral desjenigen, der zum Guten aufruft und vom Schlechten abhält und so weiter. Das ist natürlich eine Sache, also das ist eine einzigartige Angelegenheit in unserer Religion, dass die Gelehrten zu verschiedensten Themen des Benehmens Bücher geschrieben haben, verfasst haben. Und das, was sie geschrieben haben, ist letztendlich nichts anderes als ein Extrakt aus der Sunna unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und natürlich auch aus den Biografien derjenigen, die wiederum davon profitiert haben. Wenn wir uns zum Beispiel anschauen über den edlen Koran Karim. Es gibt Bücher, die geschrieben worden sind, die nur davon handeln, wie hat sich ein Hafiz, das ist jemand, der den Koran auswendig lernt oder auch vielleicht auswendig lernen möchte, ja, wie hat er sich zu verhalten? Und da hat der Imam An-Nawawi, rahimahullah ta'ala, gestorben 676. Natürlich, die Daten, die ich nenne, sind immer nach Hijri, also nach der Auswanderung des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Er sagt, At-Tibyan fi Adabi Hamalat al-Quran. Da geht es, wie gesagt, um die Hamalat al-Quran. Hamalat al-Quran sind die Träger des Koran und wie sie sich zu verhalten haben. Hat er darüber ein Buch geschrieben und andere, zahlreiche, die Moral von Hadith-Überlieferern, wie hat man sich als Hadith-Überlieferer zu verhalten, da hat sogar Imam Muhammad ibn al-Jazari, rahimahullah ta'ala, ein Gedicht geschrieben, dem er viele Zeilen gewidmet hat. Wie hat man sich als Hadith-Überlieferer zu verhalten und zu benehmen? Also es gibt es in Prosa-Form, auch in Poesie-Form, die Moral des Mufti. Was ein Mufti? Mufti kommt von Fatwa, das ist vielleicht, was wir eher kennen, Rechtsgutachten oder religiöses Gutachten. oder eine religiöse Antwort zu einer bestimmten Frage. Und der Mufti ist derjenige, der das macht. Ja, also jeder, der zu einer religiösen Frage eine Antwort gibt, der ist praktisch, wie manche Gelehrte gesagt, unterschreibt im Namen Allahs. Ja, weil letztendlich willst du ja durch sagen, das ist halal oder das ist haram, und du sagst das ja im Namen Allahs, Azza wa Jal. Und daran liegt ja auch die große Gefahr. Die Moral des Richters, die Moral desjenigen, der zum Guten aufruft und vom Schlechten abhält, Al-Amr bil Ma'ruf und Nahi an al-Munkar. Für all diese Dinge gibt es eigene Werke, über die Gelehrte geschrieben haben. Hier soll es um die allgemeine, hier soll es um jetzt in diesem Buch, um die allgemeingültige Ethik gehen. Mit Ethik meint wir die Sittenlehre, das Benehmen. Für den, der den Weg der islamischen Bildung einschlägt. So lehrten frühere Gelehrte die Schüler in Studienkreisen die Ethik beim Studium. Ich habe so etwas am Ende der letzten Jahrhunderts in einigen Studienkreisen in der edlen Prophetenmoschee miterleben dürfen, wo zum Beispiel einer der dortigen Gelehrten seine Schüler Az-Zarnuji sein Werk Rahimallahu Ta'ala Ta'lim al-Muta'allim Tariq al-Ta'allum lehrte. Auf Deutsch übersetzt Belehrung des Lernenden über die Art und Weise des Lernens. Hoffentlich werden die Gelehrten diese Tradition wieder aufleben lassen. Möge Allah zu den Menschen machen, die diese Sache aufleben lassen, sodass wir inshallah ta'ala jetzt schon und auch wenn diese Reihe abgehalten worden ist, dass wir jeden Menschen, der uns danach fragt, was soll ich als erstes lernen, dass wir ihm sagen, lern erstmal das Benehmen eines Schülers. Hoffentlich werden die Gelehrten diese Tradition wieder aufleben lassen, die zum geraden Weg führt, sodass dieses Thema zu Beginn der Studien in den Moscheen unterrichtet wird und ebenso in den regulären Schulprogrammen. Und ich wünsche mir, dass diese Schrift ein guter Beginn beim Weckruf zur Wiederbelebung dieses Themas ist, das die Studenten erzieht und durch das der Weg zur Ethik beim Lernen und Tragen des Wissens und zum guten Umgang mit sich selbst, seinem Lehrer, seinem Studium, seinen Kommilitonen, seinen Büchern, den Früchten seines Wissens und so weiter im Verlauf seines Lebens eingeschlagen wird. Wir erleben in der heutigen Zeit, und Allah weiß am besten Bescheid, dass die Vermittlung des Wissens diesen Aspekt des Benehmens immer mehr ausschließt. Leider. Die meisten Unterrichte, die abgehalten, oder die meisten, sagen wir mal, Lehrräume, oder ich meine damit, sei es Universitäten oder sei es Schulen oder Akademien oder wie auch immer, meistens geht es da um die Vermittlung des Wissens. Bei der Vermittlung des Wissens wird dieses Thema des Benehmens sehr benachteiligt. Denn entweder kommt es gar nicht vor, oder es kommt vor, aber das Problem dabei ist was? Das Benehmen ist eine Sache, die sich zeigt im Zusammenleben mit anderen Menschen. Ich kann dich nicht abfragen, ob du dich gut benimmst. Geht nicht. Ich kann dich nicht prüfen, ob du dich in einer Prüfung dir ein Blatt geben, Fragen stellen und dann weiß ich hinterher, ob du ein gutes Benehmen hast. Das geht nicht. Das gute Benehmen, die Geduld, die Ausdauer, die Bereitschaft und so weiter und so fort, diese Sachen zeigen sich in der Situation, wenn es darauf ankommt. Wie bist du geschult? Wie ist dein Charakter? In dem Moment, wo es darauf ankommt. Ja? Insofern ist dieses Thema natürlich immer irgendwie benachteiligt, es sei denn, man findet jemanden, der einen gut erzieht. Und deswegen, wenn man Menschen sieht, sagt man, MashaAllah, seine Eltern haben ihn gut erzogen, und der da, den haben seine Eltern überhaupt nicht gut erzogen. Und wie schön ist es, wenn man es von zu Hause gleich mitbekommen hat. Aber es gibt auch Gelehrte, die nicht nur Wissen vermitteln, sondern auch erzieherisch auf einen Schüler einwirken können. Das sind nicht viele, aber manche haben diese Fähigkeit und das ist natürlich eine sehr gute Fähigkeit. Aber die Menschen sind unterschiedliche Stufen, nicht alle sind gleich. Hier hast du ein Ethikbuch, das alle Arten des Anstandes umfasst, denen Missetaten gegenüberstehen. Das ist also das Gegenteil vom Anstand. Wenn eine dieser Tugenden verloren geht, begeht der Nachlässige eine dieser Schlechtigkeiten. Manch einer benimmt sich sehr gut, ein anderer weniger. So wie diese Tugenden von Sunna zu Pflicht aufwärts eingestuft sind, sind die ihnen gegenüberstehenden Missetaten vom Verpönten bis zum Verbotenen abwärts eingestuft. Also, es gibt gute Charakterzüge, die ein Muslim haben muss, Pflicht. Und es gibt gute Charakterzüge, die er haben soll. Und umgekehrt gibt es schlechte Charakterzüge, die dir schlecht angerechnet werden bei Allah. Und es gibt schlechte Charakterzüge, die es zu vermeiden besser wäre. Ja? Das heißt also, nicht alles ist gleich schlecht und nicht alles ist gleich gut. Wir haben ein Beispiel vorgenannt für etwas Gutes, was Pflicht ist, das Benehmen Allah gegenüber im Begriff Tawhid. Allah subhanahu wa ta'ala hat dich erschaffen, deswegen gehört es zum Anstand, dass du ihm dafür auch alleine dankst und nicht jemand anders. Teile dieser Ethik gelten für alle schuldfähigen Geschöpfe. Schuldfähige Geschöpfe sind die Mukallaf-Geschöpfe. Das sind diejenigen, die Baligh und Aqil sind. Das heißt, das sind diejenigen Menschen, die, wenn sie etwas zum Beispiel Schlechtes tun, kann man sie dafür zur Rechenschaft ziehen. Also müssen sie zwei Sachen erfüllt haben. Erstens, sie müssen natürlich alt genug sein, islamisch erwachsen, biologisch reif. Ja. Und zweitens müssen sie geistig gesund sein. Wenn eine dieser beiden Bedingungen nicht erfüllt ist, dann ist er auch nicht schuldfähig. Das gilt, denke ich mal, in jedem Gesetz. Das ist nicht mal islamspezifisch. Und manche gelten speziell für den Schüler, manche der Ethiken. Es gibt Teile, die durch das islamische Recht, al-Shara', bekannt werden und solche, die man von Natur aus kennt und auf die auch das islamische Recht hindeutet, wie zum Beispiel der Ansporn dazu, sich gut zu benehmen und einen edlen Charakter zu haben. Es ist nicht meine Absicht, alles aufzuzählen, sondern ich will lediglich Beispiele anführen, um die wichtigsten Punkte aufzuzeigen. Wenn dies auf eine rechtschaffene Seele trifft, nimmt sie dieses Wenige auf und vermehrt es und nimmt das Allgemeine auf und konkretisiert es. Noch einmal. Wenn dies auf eine rechtschaffene Seele trifft, nimmt sie dieses Wenige auf und vermehrt es. Das Wichtige in diesem Zusammenhang ist, wir haben immer einen Sender, und das ist quasi in diesem Fall hier der Autor. Und wir haben einen Empfänger, und das sind wir. Und wir sollen uns bewusst machen, dass die Sahaba radiallahu ta'ala anhum, die ja die besten Menschen sind nach den Propheten, dass diese Menschen keinen anderen Koran zu Ohren bekommen haben und keine andere Sunna zu Ohren bekommen haben, als das, was wir auch zu Ohren bekommen. Das heißt, das, was sie zu rechtschaffenen Menschen gemacht hat, war die Religion Allahs. Und die Religion Allahs von damals ist die gleiche, die du und ich auch heute hören. Was ist also das Geheimnis? Warum hat das auf die einen so eine Auswirkung und auf die anderen weniger Auswirkung? Also sollen wir wissen, es gibt einen Sender und es gibt einen Empfänger. Und wenn eines davon nicht funktioniert, dann gibt es auch kein gutes Ergebnis. Und der Sender ist der gleiche. Ja, es stimmt, da wir uns nun 14 Jahrhunderte nach der Offenbarungszeit befinden, ist natürlich das Licht der Offenbarung leuchtet nicht mehr so hell wie damals. Denn das Wissen, was uns heute überliefert worden ist, ist nicht das gesamte Wissen, was es damals gegeben hat. Die Grundelemente der Religion sind die gleiche, zweifellos. Der Koran ist derselbe, die Sunna ist dieselbe. Aber das Wissen der ersten Menschen ist nicht das gleiche Wissen, was wir heute noch haben. Und insofern sind wir nicht verantwortlich. Verantwortlich bist du für das, was dich erreicht hat. Dich hat ein Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam erreicht, also musst du auch daran glauben und danach handeln. Und das ist das Entscheidende. Die rechtschaffene Seele nimmt dieses wenige, das heißt diese wenigen Beispiele über das gute Benehmen auf. Also müssen wir, liebe Geschwister, ganz wichtig, unsere Herzen öffnen. Wir möchten davon lernen. Wir möchten, dass der Autor sagt, wir möchten dem Autor unsere Herzen öffnen, so dass er darin den guten Charakter legt, durch die Worte Allahs subhanahu wa ta'ala und die Worte des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Wir möchten gerne, dass er uns sagt, so hast du dich zu verhalten, bitte schön, dirigiere uns, bitte schön, weise uns den Weg. Wenn wir unsere Herzen öffnen für diese Angelegenheit, dann kann auch dieses Wort dahin dringen. Aber wenn wir unsere Herzen verschließen und einfach nur ein paar Informationen uns anhören möchten und vielleicht mal danach handeln wollen, wenn wir Lust dazu haben, dann wird es nicht diejenigen Früchte tragen, die wir uns eigentlich von solchen Unterrichten erhoffen. Die rechtschaffene Seele, das heißt die Seele, die darauf vorbereitet ist, fruchtbares Wissen aufzunehmen, gedeihen zu lassen, das ist die Seele, die davon profitieren wird. Und wenn es nur wenig ist. Und wenn es nur wenig ist. Es gibt Menschen, denen Allah subhanahu wa ta'ala die Tore des Paradieses geöffnet hat oder sie zu Paradiesbauern bestimmt hat, durch eine bestimmte Tat, die sie gemacht hat. Durch eine bestimmte Tat. Und ihr kennt das berühmte Beispiel, und für Allah subhanahu wa ta'ala ist nichts zu groß. Allah subhanahu wa ta'ala hat einer prostituierten Frau ihre Sünden vergeben, dadurch, dass sie einem Hund zu trinken gegeben hat, der durstig war. Diese Bereitschaft, sich für ein Lebewesen einzusetzen, und das war ein Hund, stellt euch mal vor, jemand setzt sich ein für einen Menschen, richtig? Diese Bereitschaft ist ein edler Charakterzug und hat sie gerettet. Ein einziger. Insofern geht es nicht um die Menge. Es geht nicht um die Menge. Das Paradies hat 8 Tore. Sobald du von einem Tor gerufen wirst, hast du gewonnen. Natürlich streben wir das an, was Abu Bakr erreicht hat, radiallahu ta'ala anhu. Inshallah nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten. Aber ist ja schon immerhin, wie man sagt, die halbe Miete. Die rechtschaffene Seele profitiert von wenig, aber sie setzt es um und macht was daraus. Ich sage immer, das ist ein schönes Beispiel. Jemand hat den ganzen Koran auswendig gelernt, okay? Aber davon hat niemand was. Davon hat nur er was, aber die anderen haben nichts davon. Der andere hat die Fatiha und meinetwegen Juz'a Amma auswendig. Und hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, dass jeden Menschen, den er trifft, spornt er dazu an, das auch zu machen. Jeden, den er trifft, versucht er ihm diese Suren, die er gelernt hat, beizubringen und zu lehren. Jeden, den er trifft, erklärt er, hör mal zu, du liest doch die ganze Zeit Qul huwallahu ahad und weißt du eigentlich, was As-Samad bedeutet? Kannst du das mal mit eigenen Worten erklären? Nein, ich erkläre es dir. As-Samad bedeutet, der Gelehrte so und so, im Buch so und so, auf der Seite so und so, mit auch die Quellen nennen, das ist immer noch überzeugender, ja, hat das und das und das gesagt. Das war's. Und weißt du, was Al-Adiyat bedeutet? Nicht? Okay, ich bring's dir bei. Weil die Sura kennst du ja auch auswendig. Wäre ja schön, wenn du auch immer weißt, was du in deinem Gebet sagst, richtig? Und so weiter und so fort. Das heißt, der eine, sein Wissen ist gesegnet. Und der andere, sein Wissen ist wenig gesegnet, muss man ehrlich sagen. Deswegen geht es nicht um die Menge. Die Menge ist natürlich auch was Gutes. Nicht, dass wir das herunterspielen, ja. Aber letztendlich geht es uns darum, aus dem Wenigen etwas zu machen. und nimmt das Allgemeine auf und konkretisiert es. Das Allgemeine, jemand sagt zu dir, sprich zu den Menschen Gutes. Allah sagt zu dir, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, sprich zu den Menschen Gutes. Was heißt das konkret? Ah, du überlegst dir in deiner Sprache, wie kann man am besten jemanden ansprechen, was klingt freundlich, wie redet man mit dir. Du konkretisierst das in deiner Umgebung, in deiner Sprache, in deiner Gesellschaft. Du nutzt das aus und du machst etwas daraus und bleibst nicht davor starr stehen und sagst, sprich zu Menschen Gutes, ich weiß gar nicht, wie das geht. Nein, du strengst dich an, du fragst danach, wie setzt du solche Sachen. Das wäre nur ein Beispiel dafür. Wer sich, oder zum Beispiel die Großzügigkeit. Die Großzügigkeit. Du wirst im Koran Karim wird zweifellos der Geiz verunglimpft. Ja? Allah sagt, وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ. Das heißt also sinngemäß, wer geizt, der geizt nur sich selbst gegenüber. Ja? Also, versuchst du das Gegenteil zu machen. Überlegst dir, was ist denn jetzt Großzügigkeit? Naja, 50 Cent ist keine Großzügigkeit. 1 Euro auch nicht besonders. Ich möchte gerne zu den großzügigen Menschen gehören. In Relation zu dem, was ich habe natürlich. Muss ja keiner wissen. Aber in Relation zu dem, was ich habe. Und mache aus mir einen Menschen, sodass wenn man mir vorwerfen würde, ich wäre geizig, könnte ich vor Allah subhanahu wa ta'ala sagen, nein, oh Allah, man wirft mir das und das vor, aber ich habe da gespendet, da gespendet, da gespendet, da gespendet. Das sieht nicht aus wie ein Geiziger. Wenn ich das wüsste von einem anderen Mensch, würde ich den nur nicht als Geiziger bezeichnen. Wenn dieser Mensch jeden Tag so und das spendet, oder jeden Monat oder jedes Jahr oder wie auch immer, dann ist er doch nicht geizig. Geizig ist was anderes. Insofern, du konkretisierst das, was du an allgemeinen Aussagen hörst. Wer sich daran hält, wird Nutzen daraus ziehen und selbst nützlich sein, also anderen gegenüber. Diese Ethik selbst orientiert sich an der Moral jener, deren Wissen von Allah gesegnet wurde. Diese Ethik orientiert sich selbst an der Moral jener, deren Wissen von Allah gesegnet wurde und die zu Imamen wurden, die als Vorbilder an Rechtleitung gelten. Möge Allah uns mit ihnen in seinem Paradies vereinen. Amen. Das Gewissen, wenn Allah es segnet, dann findet es natürlich Ausbreitung, es findet Bewahrung vor und die Menschen profitieren auch wirklich etwas daraus. Es gibt Werke in der islamischen Geschichte, die Gelehrte geschrieben haben, ohne die eine islamische Bibliothek nicht vorstellbar ist. Ja? Stellt euch mal vor, eine islamische Bibliothek ohne Sahih al-Bukhari. Stellt euch, obwohl seine Hadithe, die er überliefert, sind ja nicht nur bei ihm, die ist auch woanders. Also die Hadithe, die Imam al-Bukhari in seinem Werk gesammelt hat, hat er von den Menschen seiner Zeit gesammelt, die sie überliefern wieder über ihre Lehre bis zum Propheten, sallallahu alaihi wasallam, richtig? Er war doch nicht der Einzige im dritten Jahrhundert, der das gemacht hat. Da waren auch viele andere. Deswegen seine Hadith findest du auch woanders. Aber warum lesen wir sein Buch? Warum lesen wir sein Buch? Den gleichen Hadith, den ich euch vorhin gelesen habe, über das Gleichnis desjenigen, der Allahs gedenkt und deswegen, der Allahs nicht gedenkt, okay? Warum habe ich Sahih Bukhari erwähnt und Sahih Muslim erwähnt? Ich hätte auch sagen können, Abu Ya'la überliefert in seinem Musnad den Hadith und so. Kennt ihr Abu Ya'la? Kennt ihr den Musnad? Wahrscheinlich, viele haben noch einmal gehört, richtig? Also, seht ihr, was für ein Segen in dem einen Werk steckt und was für ein Segen in dem anderen Werk steckt? Ist nicht das Gleiche. Nicht das Gleiche. Warum ist das so? Allahu A'lam. Warum Allah ist das eine? Vielleicht ist es ein Geheimnis zwischen dem Autor und seinem Herrn selbst. Das wissen wir nicht. Das wissen wir nicht. Aber letztendlich ist entscheidend eben nicht, dass das Wissen da ist und dass Allah also dieses Wissen auch segnet, sodass andere davon profitieren. Genauso die Erläuterungen. Es gibt Sahih al-Bukhari mehrere Erläuterungen im Arabischen. Im Deutschen gibt es gar nichts. Ja? Aber im Arabischen gibt es, im Deutschen gibt es ja nicht mal Sahih al-Bukhari komplett. Gibt es ja nicht mal. Ja? Aber im Arabischen gibt es zahlreiche Erläuterungen von Sahih al-Bukhari. Aber es gibt eine Top-Erläuterung. Und das ist die bekannte von Ibn Hajar al-Asqalani, sein Buch Fathul Bari. Danach kamen andere, die es auch versucht haben nachzumachen. Manche haben einen Copy-Paste an den Tag gelegt, kann man sich gar nicht vorstellen. Also seitenweise kopiert. Ja, das ist ja dann keine wirklich eigene Leistung. Ja, und deswegen, eine islamische Bibliothek ohne Fathul Bari ist nicht vorstellbar. Ja, und so weiter und so fort gibt es zu verschiedenen Themen Bücher von Imamen, die Allah subhanahu wa ta'ala gesegnet hat, wie er kein anderes Buch aus dieser Rubrik gesegnet hat. Der Autor rahimahullah ta'ala hat noch zahlreiche Bücher erwähnt, die ich jetzt an dieser Stelle weglasse. Viele Bücher erwähnt, die über den Adab gehen. Und eines derjenigen Bücher, die über Adab gehen, also über das Benehmen eines Schülers gehen, ist das Buch von Imam al-Khatib al-Baghdadi, rahimahullah ta'ala. Das Buch Al-Jami' li-Adab al-Rawi Akhlaq al-Sami'. Dieses Buch, was teilweise wir auch in Audiounterrichten mal durchgenommen haben. Nicht komplett, aber ein Teil davon. Und das aus reinen Überlieferungen besteht. Also besteht nur aus Überlieferungen über entweder den Propheten sallallahu alaihi wasallam oder die Sahaba oder die Tabi'in oder die Imame, die danach gekommen sind, was sie als Aussagen getätigt haben zu bestimmten Themen. Also ein rein Überlieferungsbuch. Wahnsinn, dass es sowas gibt. Eine Ummah, die nicht nur ihr Gottesbuch überliefert, anhand Überlieferungsketten, nicht nur die Sunna ihres Propheten sallallahu alaihi wasallam zurückführen kann auf den Propheten anhand ihrer Überlieferungsketten, die geschlossen sind und von vertrauenswürdigen Menschen, aus vertrauenswürdigen Menschen bestehen, sondern auch die Aussagen der frühen Imame. Die Aussagen von Imam Malik, die Aussagen von Sufyan al-Thawri, die Aussagen von Al-Layth ibn Sa'd und so weiter und so fort. Diese Aussagen, die die Gelehrten früher getätigt haben, auch sie überliefern wir von damals bis zur heutigen Zeit anhand von Überlieferungsketten. Und dazu gehört eben, dass wir nicht nur das Gottesbuch und die Sunna, sondern auch die Ethik und die Moral und die Anstandsregeln anhand von Überlieferungen überliefern. Und das bedeutet ja, dass diese Ummah Allah subhanahu wa ta'ala in ihr das Benehmen bewahrt hat. Da sie das Benehmen bewahrt haben und es regelmäßig überliefert haben bis zur heutigen Zeit, und wir tragen dieses Wissen fort. Wir tragen dieses Wissen weiter an die Generation nach uns und halten es am Leben, auf dass Allah subhanahu wa ta'ala uns das ewige Leben in seinem Paradiesgarten schenken möge. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch segnen für die Anwesenheit und euer Wissen vermehren und segnen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns das gute Benehmen ins Herz setzen, und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns den Erfolg verleihen, unsere Herzen zu öffnen, um von diesem Wissen inshallah ta'ala zu profitieren. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katira.